Telekom Doppelfernsprech, Kabine Reuterplatz, Ecke Weserstraße an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine flackernde Deckenlampe, die jetzt ganz erloschen ist. Moment. Und eigentlich, wenn man die Kabinentür aufmacht, wieder leuchten müsste, was sie nicht tut. Vielleicht muss man da die Kabine verlassen. Schauen, was passiert. Ja, aber sie flackert nicht, sie macht gar nichts. Das scheint die rechte, ja, die rechte Beleuchtung ist kaputt. Jetzt gucken wir bei der linken Fernsprechkabine, ob hier nicht auch. Ja, hier passiert überhaupt nichts. Also, zur derzeitigen Ausrüstung der Doppelfernsprechkabine gehört jeweils eine defekte Beleuchtung. Zur Ausrüstung des unmittelbaren Umfelds gehört ein abgerissenes Hinweisschild, anscheinend von einem Verkehrsschild abgerissen, mit der Aufschrift ab 26.09.2007 ab 7 Uhr. Und oben rechts ist ein Stempel zu erkennen mit der Aufschrift Otto Wöltinger Tief- und Rohrleitungsbau GmbH und Co. KG. Ansonsten, außer sehr viel Laub, das hier vor der Bank liegt, die wiederum eine alte, große Kastanie umgibt, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.